WDR 3 Hörspiel. Die Geburt eines Kindes ist ein Wunder, das einem erst so richtig bewusst wird, wenn man viel häufiger als man denkt auf die Zahl der Totgeburten guckt. Circa 0,3% der Kinder in Deutschland kommen tot zur Welt. Damit herzlich willkommen zu einem trotz des schweren, traurigen Themas beeindruckend heiterem, lebensbejahenden Hörspiel. Eine junge Frau verliert ihr Kind. Zunächst war es ungeplant, ungewollt, aber im Verlauf der Schwangerschaft entwickelt es sich immer mehr zu einem Wunschkind. Maike will es unbedingt dieses Kind. Sie dokumentiert den Verlauf ihrer Schwangerschaft, freut sich aus ganzem Herzen, bis sie es verliert. In einer nicht näher bestimmten Selbsthilfesituation spricht sie über ihren Verlust und darüber, dass sie es sich nicht nehmen lassen will, dass die Schwangerschaft, die Vorfreude, das Muttersein das Tollste ihres Lebens gewesen ist. Maike Knirsch spricht diesen bewegenden Monolog der jungen Frau. Ihr seid viele. Hätte ich nicht gedacht, dass hier so viele hinkommen. Das hätte ich nicht gedacht, dass hier so viele hinkommen. Also, ich heiße Maike. Ich habe keine Ahnung, wie man das jetzt hier anfängt. Ob ich jetzt direkt schreien soll oder weinen oder was auch immer. Mir wurde gesagt, dass das jetzt hier mein Raum ist. Und dass ich mir Zeit lassen darf. Deshalb lasse ich mir jetzt mal Zeit. Jetzt mal Zeit. In die Sterne. Ein Hörspiel von Kalle Fuhr. Ich halte Stillen nicht mehr aus. Also Stillen wie in Stille, nicht das Stillen. Das habe ich eigentlich noch nie. Früher habe ich mich dann immer so ein bisschen unwohl gefühlt, wenn es zu lange still war. Dann so dumm gegrinst und einfach irgendwas gesagt. Es war auch egal was, Hauptsache keine Stille. Keine Stille. Aber jetzt ist das anders. Ich fühle mich unwohl und sag irgendwas. Der Unterschied? Kein dummes Grinsen mehr. Kann ich nicht mehr dumm grinsen. Also versteht mich nicht falsch, es ist nicht so, als könnte ich nicht mehr grinsen. Nur dumm grinsen, das kann ich nicht mehr. Neulich erzählte mir einer einen Witz. So ein Typ in der Bahn. Wir saßen uns beide gegenüber. Also nicht im Vierer gegenüber, sondern auf dieser langen Bank in der Mitte. Und aus dem Nichts fängt er an. Also es war früh, er kam sicherlich aus der Nacht, ein bisschen eine Fahne hatte er. Und dann fing er an. 1. April, Hausgeburt, die Frau presst und presst und presst, seit Stunden schon und endlich, endlich kommt's raus, das Kind. Der Arzt hält es in den Händen, richtet es empor und haut es gegen die Wand. Der Kopf zerplatzt und die Frau, die schaut ihn fassungslos an und er sagt, April, April, war schon tot. Fand ich super. Wirklich. Also zugegeben, der Zeitpunkt ist zu hinterfragen, aber muss ich ihm lassen. Guter Witz. Guter Witz. Es ist jetzt 20 Monate her, dass ich erfahren habe, dass ich schwanger bin. Da war ich schon einen Monat schwanger. Ich wusste es aber von Anfang an. Ich habe aber erst einen Monat später den Test gemacht, weil davor, da hatte ich irgendwie keine Zeit dafür. Und dann, große Überraschung, schwanger. Weiß ich doch, habe ich gesagt. Und dann, Mist. In meinem Beruf ist es nicht einfach, ein Kind zu haben. Besonders, wenn man so ganz am Anfang steht wie ich. Ich wollte es trotzdem. Ich wollte es trotzdem. Dann habe ich noch mal eine Woche gewartet und meine Mutter angerufen. Mama, ich bin schwanger. Schön. Wie lange noch? bisschen verwirrt, meine Mutter. Du meinst, wie lange schon? Du hast mir nicht zu sagen, was ich meine. Was meinst du damit? Wie lange du noch Zeit hast, um es wegzumachen? Gar keine mehr? Wie gar keine mehr? Wann kommt's denn? In 7 Monaten und 3 Wochen, Mama. Ach so, na dann hast du ja noch genug Zeit. Soll ich dir einen Termin machen? Mama, ich brauch keinen Termin. Natürlich brauchst du einen Termin. Alleine machst du das Ding nicht weg. Hab ich einmal probiert, wäre fast draufgegangen. Du hast abgetrieben? Einmal? Mehrfach? Ich mach dir einen Termin aus. Aber Mama, ich brauch keinen... Das war das Gespräch. Ich wollte dann selbst einen Termin machen. Also keinen Abtreibungstermin, sondern einen Untersuchungstermin. Ich bin erst seit ein paar Monaten hier in der Stadt gewesen und hatte noch keinen Frauenarzt. Deshalb habe ich dann bei Google eingegeben, Frauenarzt in meiner Nähe. Da gab es 12 Stück in meiner Nähe. Alles Männer. Die ersten 4 haben keine weiteren Patienten aufgenommen. Patienten. Dann beim 5. Es tut mir schrecklich leid, aber wir können derzeit keine weiteren Patienten aufnehmen. Ich bin ja auch kein Patient. Ich bin Patientin. Haben Sie auch Patienten, die zum Frauenarzt gehen? Das fand die Sekretärin nicht so lustig. Dafür hat es beim 7. geklappt. Auf dem Weg dahin habe ich mir noch kurz überlegt, wie ich da auftreten soll. Ich meine, so ein junges Mädchen wie ich, schwanger, da gibt's ja reichlich Vorurteile. Für eine Sekunde dachte ich, es wäre eine super Idee, mit Zigarette im Mund in die Praxis zu kommen. Aber ich rauche gar nicht. Und nur für den Spaß, extra eine Packung zu kaufen, war es mir dann auch nicht wert. Bei Dr. Möhring lief dann alles tippitoppi. Obwohl ich wirklich nochmal betonen muss, wie seltsam ich es finde, dass die meisten Frauenärzte Männer sind. Das ist doch komisch, oder? Aber darum soll es ja eigentlich gar nicht gehen. Auf dem Rückweg vom Arzt ging's mir richtig dolle gut. Ich verstehe zwar, dass das für viele Frauen ein ganz großes Thema ist mit dem Behalten und Nicht-Behalten, aber für mich war es das irgendwie nie wirklich. Und als mir gerade so richtig gut ging und ich beschwingt nach Hause marschierte, klingelte mein Handy. Es war Lottes Vater. Ach ja, Lotte, so heißt sie. Er so... Ich habe mit deiner Mutter telefoniert. Warum rufst du meine Mutter an? Ich habe sie nicht angerufen. Aber ich denke, ihr habt telefoniert. Haben wir. Und? Wie geht's ihr so? Wie teuer ist es? Wie teuer ist was? Es? Was es? Na es. Mit es meint er Lotte? Woher soll ich wissen, wie teuer es ist? Auf jeden Fall so richtig, richtig teuer. Hast du dich informiert? Worüber soll ich mich informiert haben? Woher weißt du dann, wie teuer es ist? Wie teuer was ist? Na es. Was es? Es wegzumachen? Wegzumachen. Wegzumachen. Er meinte mit es gar nicht Lotte. Er meinte mit es ein Ding. Es das Ding. Du, Lotte, ein Ding. Ein Ding zum Wegmachen. Ich glaube, da haben wir gerade ein bisschen aneinander vorbeigesprochen und anscheinend hat meine Mutter auch noch nicht ganz begriffen, was Sache ist. Aber es wird nicht weggemacht. Es wird ein Er. Wie kannst du schon wissen, dass es ein Junge wird? Das spüre ich. Es war natürlich falsch. Es wurde ein Mädchen. Aber du kannst mir doch nicht erst Bescheid sagen, wenn du dich schon entschieden hast. Wenn es schon zu spät ist. Das Ganze war doch nur ein Unfall. Ich so, es ist nie zu spät. für etwas, solange du daran glaubst. Er so, weißt du was? Fick dich, ich zahle keinen Cent. Ich so, Hakuna Matata. Er so, Hakuna, deine Mutter, Fotze. Ich so, Hakuna, du wirst Vater, Arschloch. Das fasst unsere nicht existente Beziehung ganz gut zusammen. Unfall. Den Begriff habe ich schon öfter gehört gehabt. Unfall. Unfall. Unfall. Unfall. Ist doch kein Name für ein Kind. Unfall. Kein Fall. Unfall. Ein Unfall ist, wenn jemand mit dem Auto aus Versehen gegen einen Baum fährt. Dazu sagt man Autounfall. Ein Unfall ist, wenn zwei Jäger jagen gehen und der eine Jäger aus Versehen den anderen Jäger erschießt. Dazu sagt man Jagdunfall. Oder ein Unfall ist, wenn jemand Sport macht. Wenn er zum Beispiel joggen geht und dann aus Versehen vom Bürgersteig abrutscht und der Fuß umknickt. Dazu sagt man Sportunfall. Und er meint, ein Unfall ist, wenn ein Mann und eine Frau miteinander schlafen und die Frau aus Versehen schwanger wird. Aber dazu sagt man denn was? Sexunfall? Babyunfall? Naja, das macht keinen Sinn. Wenn jemand einen Unfall hat, dann gibt es immer danach von etwas weniger. Beim Autounfall ein Auto weniger, beim Jagdunfall ein Menschen weniger, beim Sportunfall vielleicht ein Knochen weniger, aber... Aber das hier, das kann ja gar kein Unfall sein. Denn hier, hier war ja jetzt mehr. Außerdem kann man nur einen Unfall haben, wenn man nicht vorhat, einen Unfall zu haben. Und wenn er sich in mich reinsteckt, dann muss er eben damit rechnen, dass beim Rausziehen etwas von ihm übrig bleibt. Ich möchte nicht sagen, dass ich nicht wollte, dass er sich in mich reinsteckt. Und ich war auch ganz glücklich, als er sich wieder rausgezogen und angezogen hat, ja. Als er dann wegzog, da war ich nicht so glücklich. Aber was soll's? Aber was soll's? Einige Wochen vergingen und ich wusste, dass ich mich jetzt dem großen Tag stellen musste. Es war tatsächlich das erste Mal, dass ich richtig aufgeregt war. Ich hatte mich lange darüber informiert, weit bevor ich schwanger gewesen bin. Die Nacht davor habe ich sauschlecht geschlafen, kein Auge habe ich zugekriegt und als dann am nächsten Morgen mein Wecker klingelte, bin ich aus dem Bett aufgesprungen, habe mich geduscht, Zähne geputzt, keine geraucht, denn ich rauche nicht und blitzschnell zur U-Bahn. Eigentlich muss ich gar nicht so lange fahren, aber die Strecke kam mir unendlich lang vor. Endlich steige ich aus, ich stehe konzentriert auf der Rolltreppe, nehme den Ausgang und in 2 Minuten gehen war ich da. Ich gehe noch einmal in mich, denke, Maike, willst du das wirklich? Und ich antworte mir stumm, ja, Maike, du willst es. Ich hole noch mal einmal tief Luft, gehe durch die Tür und dann sehe ich sie, Babyschüchen. Ich wollte sie alle. Die kleinen Schucks, die Frozen-Schüchen, die Lilifee-Schüchen, die mit einer Erdbeere drauf und die mit mehreren Erdbeeren drauf, die Dino-Schüchen, die Lucky Luke-Schüchen, wie emanzipiert, die Mini-Doc Martens, die Mini-Birkenstocks, ja, ich wollte sogar die Mini-Crocs, war der Wahnsinn. Ich fühlte mich, als wäre ich Baby, Mädchen, Tochter und Mutter zugleich. Baby, weil meine Begeisterung für jedes kleinste Detail auf den Schüchen unendlich war. Mädchen, weil ich auf jedes Werbeversprechen reinfiel und glaubte, aus Lotte könnte eine Eiskönigin werden. Tochter, weil ich gerade mal Anfang 20 war und Mutter, weil ich gerade als Anfang 20-Jährige Schüchen für mein in ein paar Monate kommendes Kind einkaufen gehe. Die Mutter in mir war es dann auch, die mir verbot, 20 Paar Schüchen zu kaufen, sondern nur eins. Ich habe mich dann für die Lilifee-Schüchen entschieden. Die kleine Prinzessin mit dem Sternzauberstab. Wofür der wohl gut sein soll? Eigentlich hasse ich Fotos. Ich hasse es, dass Menschen es für nötig halten, ein Bild von etwas zu machen, das sie sich nie wieder ansehen werden, anstatt einfach zu gucken, was da ist und das auf ihrer ganz privaten Speicherkarte, die sich Gehirn nennt, abspeichern. Stattdessen gucken Leute nicht, was da ist, glauben aber durch die Tatsache, dass sie ein Foto davon haben, es gesehen zu haben, schauen sich aber nicht einmal das Bild von dem Bild, das sie hätten sehen können, an und haben am Ende gar nichts gesehen. Seit Lotte ist alles anders. Ich fotografiere alles. Ich mache Fotos von den Klamotten, die ich für Lotte einkaufe. Ich mache Fotos von den Klamotten, die ich für mich einkaufe. Ich mache Bilder von mir mit Babybauch. Aus allen erdenklichen Winkeln. Ich lasse mir die Beinhaare stehen und mache auch davon Fotos. Ich mache Fotos von meinem Essen. In meiner Wohnung habe ich jetzt eine Fotowand. Sie wächst mit jedem Ultraschallfoto, mit allen Bildern, die ich tagtäglich mache. Ich beginne sogar Kinderfotos von mir aufzuhängen. Selbst von meiner Mutter. Auch Lottes Vater hänge ich irgendwann auf. Allerdings habe ich den Rahmen extra schief aufgehangen, damit es so aussieht, als würde er gleich aus dem Bild fallen. Nach einigen Wochen sind es bereits um die 20, 25 Bilder. Ein kleiner Stammbaum. Sehr unsortiert und unvollständig, aber ein Stammbaum. Lottes Stammbaum. Spätestens seit ich meiner Mutter ein Foto der Lillifee-Schüchchen über WhatsApp geschickt habe, war sie voll mit an Bord. So sehr sie am Anfang radikal für eine Abtreibung gewesen war, war sie jetzt radikal dafür, dass Lotte die besten Chancen der Welt bekommen sollte. Aber ich wusste, dass mir das Geld bald ausgehen würde. Die Schüchchen passten noch so gerade ins Budget, aber mir war klar, auf Dauer, da kann ich mir dich nicht leisten. Kleines, gut, dass du anrufst. Ich habe gerade im Google nachgeschaut, dass die Schule in deinem Bezirk ganz, ganz schlechte Bewertungen hat. Du wirst umziehen müssen. Mama, du darfst nicht alles glauben, was du auf Google findest. Aber da ist ein Lehrer, der hat nur 2 Sterne. Das können irgendwelche Leute bewertet haben, Mama. Die Bilder sind auch nicht schön. Mutter, aber Mama, ich brauche Geld. Ich hab dir doch vor 2 Monaten erst. Ist schon weg. Wie viel? 2000? Das hab ich nicht. Ich auch nicht. Sonst würde ich dich nicht fragen. Und was machen wir jetzt? Keine Ahnung. Wie viel ist ein Menschenleben wert? Lillifee-Schüchchen? Plus Kinderwagen? Plus neue BHs? Plus Nahrungsergänzungsmittel? Plus Kinderbett? Plus Schwangerschaftsratgeber? Plus Umstandshosen? Plus Brustpumpe? Und zwar nicht die billige von DM, sondern die, die mir der Frauenarzt verschrieben hat. Verdammt viel. Ich habe dann Lottes Vater geschrieben. Wenn du mir bis Ende der Woche 4000 Euro überweist, dann musst du danach nie mehr was für Lotte zahlen. Denk drüber nach, eine Investition fürs Leben. Warum 4000? Zur Sicherheit. Und weil ich wusste, dass er es eh zahlen würde. Er hat die 4000 überwiesen, also nicht ganz. 3.998. Männlich. Und der Zahlungszweck? Lotte ist Scheißname. Wie ich mich von dem Kerl schwängern lassen konnte, fragt nicht. An einem Mittwochabend, nein, Donnerstag. Es war an einem Donnerstagabend. Ich kam gerade vom Yoga für Schwangere und Lotte und ich hatten etwas gegessen und Lotte schien es geschmeckt zu haben, denn sie hat getreten und mich geboxt wie eine Wilde. Der Stammbaum ist mittlerweile ein ganzer Wald geworden. Ich hatte komplett vergessen, dass ich nach der Aktion mit Lottes Scheißname Lottes Vater ein Hitlerbärtchen aufgemalt hatte. Da fährt es mir plötzlich ein. Lotte wird ihren Vater wahrscheinlich nie kennenlernen. Ich schaue durch meinen Bauch auf sie und sehe dieses kleine, zerbrechliche Geschöpf. Ich sehe Lotte natürlich nicht direkt. Ich stelle mir nur vor, wie ich sie sehe. Indem ich alle Ultraschallbilder vom Stammbaum, alle Bilder meiner Mutter, alle Bilder von mir auf meiner privaten Speicherkarte miteinander verknüpfe, sehe ich mir dieses Kind in mir drin an. Ich denke an die Welt, in die Lotte reingeboren wird. Denke daran, was für ein Mensch aus diesem Kind werden wird. Was für einen Menschen ich aus diesem Kind machen kann. Und ich denke daran, dass ich nie wieder alleine sein werde. Und ich bin glücklich. Ich bin glücklich. Die Wochen vergehen. Ich war jetzt im 8. Monat und soweit war alles auf gutem Wege. Mit der kleinen Geldspritze von Lottes Vater konnte ich tatsächlich ziemlich viel anstellen. Ich habe sogar das Kinderzimmer noch gestrichen, also streichen lassen. Das Kinderbett habe ich natürlich selbst aufgebaut. Ich bin regelmäßig zum Schwangerschaftstraining gegangen und. Ich habe wirklich enorm viel Lottezeit in die letzten Wochen gesteckt. Und während ich mich so sehr um Lottes Zukunft gekümmert habe, muss mir in der Gegenwart irgendwas entgangen sein. Warum tritt sie nicht? Warum tritt sie Warum nicht? Warum tut mir nichts weh? Warum tut mir nichts weh? Wann hat sie das letzte Mal etwas von sich gegeben? War es gestern? Oder vorgestern? Nein. Wann war es? Vorgestern. Auch nicht. Wann war es? Ich entschied mich zu googeln. Was ist, wenn dich das Kind nicht tritt? Nee, das war keine gute Idee. Schwangerschaftsstadium, 8. Monat. Was macht das Kind im 8. Monat? Was ist, wenn das Kind im 8. Monat sich nicht rührt? Was ist, wenn das Kind sich im Mutterbauch nicht mehr rührt? Kein Lebenszeichen vom Kind im 8. Monat. Fehlgeburt im 8. Monat. Ich glaube, ich habe wirklich das ganze verkackte Google abgesucht und alle Ergebnisse waren sich einig. Eine Fehlgeburt im 8. Monat ist so gut wie unmöglich. Wäre ich Raucherin, hätte ich zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich erstmal eine geraucht. Ich bin trotzdem am nächsten Tag zu meinem neuen besten Freund Dr. Möhring gegangen. Zur Sicherheit. Seine Sekretärin grüßte mich sogar schon beim Namen. 20 Minuten länger warten als vereinbart, wie immer. Ich schleppte mich und meine kleine dicke Lotte in den Behandlungsraum Nummer 3. Mein Lieblingsbehandlungsraum und zweites Wohnzimmer. Dr. Möhring und ich plauschen ein wenig, während er mich untersucht. Wir reden über Prinzessinnen, über Schneewittchen, Lillifee, ja sogar kurz über Barbies, obwohl die ja nicht wirklich eine Prinzessin ist, oder? Stimmt's, Dr. Möhring? Eine Sekunde bitte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Es tut mir schrecklich, schrecklich leid. Das Herz. Es hat einfach aufgehört zu schlagen. Es hat einfach aufgehört zu schlagen. Was? Was? Was? Was? Was sagt man darauf? Was sagt man darauf? Ich habe nichts gesagt. Nichts, was nicht unbedingt nötig gewesen wäre. Können wir einen Entbindungstermin für übermorgen festlegen? Ja. Kann der Vater? Nein. Haben Sie sonst jemanden, der bei Ihnen sein könnte? Ja. Meine Mutter war dabei. Es lief alles gut. Ich habe die Geburt gut überstanden. Ich habe die Stille gut überstanden. Das Nichtschreien, das Nicht-Glücksgefühl, das Nichts. Nach der Geburt kam meine Mutter zu mir. Du, Maike, ich soll dich fragen, ob du einen Fotografen möchtest. Einen Fotografen? Wofür? Für Lotte. Für Lotte? Es gibt da wohl so eine Organisation, die sich bereit erklärt, ein professionelles Bild zu machen. Sonst würde die Hebamme eins machen. Ein Bild? Von Lotte und mir? Ja. Ja. Das will ich. Die Beerdigung war dann auf dem alten St. Matthäus-Friedhof in Schöneberg. Im Garten der Sternenkinder. Wir waren zu fünft. Die Bestatterin, Mama, Lottes Vater Lukas, ich und Lotte. Danach musste ich weg. Meine Mama hat mich geschnappt und wir sind nach Norden gefahren, irgendwo in die Pampa. Dann ging die Achterbahn los. Warum ich? Was habe ich falsch gemacht? Bis hin zu, ich bringe mich um, um mit ihr zu sein. Alles. Und vor allem diese eine große Frage. Der Widerspruch, den ich noch immer nicht ganz begreife. Wie kann das sein? Ein Mensch wird geboren und findet trotzdem nicht statt. Du, Lotte. Du. Du warst noch gar nicht da und bist schon wieder fort. Tod und Geburt. Anfang und Ende in einem. Und du, die du der Anfang bist, warst zugleich Vergangenheit. Was will man machen? Ich wollte sie zur Welt bringen, aber sie wollte halt nicht kommen. Zur Entbindung ist niemand gebunden. Ich habe das Bild jetzt nicht dabei. Das Bild von Lotte und mir nach der Geburt. Das hängt jetzt am Stammbaum. Aber es ist ein tolles Bild. Man sieht darauf kaum, wie blau meine kleine Lotte war, als sie aus mir herauskam. Man sieht eigentlich nur eine Mutter. Eine Mutter mit ihrem Kind. Ich bin Mutter. Und meine Mutter ist Oma. Und Lotte ein Kind. Ich bin jetzt seit 3 Wochen zurück. Das Kinderbett und das Schwangerschaftszeugs habe ich verschenkt. Die Lilifee-Schüchen und das Foto habe ich noch, den Stammbaum natürlich auch. Ich bin viel allein. Nur meine Mutter kommt mich fast jeden Tag besuchen. Freundinnen mag ich nicht sehen. Ich kann im Moment nicht mit anderen Leuten über Lotte reden. Es kommt dann immer dieses, ah, du hast so schlimme Sachen erlebt, diese Mitleidsblicke. Für die ist alles, was passiert ist, schlimm. einfach alles schlimm. Und ich finde schon, dass mir in meinem Leben noch nie etwas so Schlimmes passiert ist wie jetzt mit Lotte. Aber umgekehrt kann ich hier vor euch besser erklären, dass mir noch nie im Leben so etwas Schönes passiert ist. Also einfach nur dieses Baby auf dem Arm zu haben und wenn auch nur ganz kurz dieses Glück, es zu haben. Für die anderen ist halt immer alles totale Katastrophe und das war es gar nicht. Danke, dass ihr mir zugehört habt. In die Sterne von Kalle Fuhr. Gespielt von Maike Knirsch. Musik Florian van Volksem und Sven Rossenbach. Technische Realisation David Brucklacher. Regieassistenz Fabio Neis. Regie Petra Feldhoff. Dramaturgie Christina Hensel. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks 2020.